Ohne Gewinne keine Mission. Ich bin schon immer von meiner Mission und meinem Lebenszweck angetrieben worden. Doch erst viele Jahre nach der Gründung meiner eigenen Firma erkannte ich, wie die Realität aussieht. Ohne Gewinne kann man seine Mission nicht verwirklichen. No margin, no mission. Mit anderen Worten, wenn man sein Unternehmen nicht so führt, dass es dauerhaft konsistente Profite einbringt, beraubt man sich der Chance, seine Vision in die Realität umzusetzen. Die meisten Unternehmen sind jedoch so auf den Gewinn und das Erreichen ihrer Quartalszahlen fokussiert, dass die Vision, die sie überhaupt erst dazu inspirierte, ins Geschäft einzusteigen, aus ihrem Blickfeld gerät. Sie verlieren ihre Mitarbeiter, deren Familien und die Gemeinden, in denen sie angesiedelt sind, aus den Augen. Sie vergessen, wie groß ihre Interdependenz mit allen Interessengruppen ist. Das Gefühl, eine Mission zu haben und einen Beitrag leisten zu wollen, schwindet immer mehr. Die Probleme, die das mit sich bringt, lagen einem großen Teil meiner beruflichen Arbeit mit Unternehmen in den letzten 40 Jahren zugrunde. Wenn man zwar eine Mission hat, aber nicht auf den Gewinn achtet, bringt das ebenso signifikante negative Konsequenzen mit sich wie der umgekehrte Ansatz. Fokussierung auf den Gewinn, aber keine Mission. Insbesondere in der heutigen globalen Wirtschaft ist keine dieser Vorgehensweisen nachhaltig. Der Schlüssel ist, beides zu haben, eine Balance zwischen beiden anzustreben.